mit leisem Ton, sagte er, du weißt wohl schon, du weißt wohl schon von Alice. Und ich eilte zum Fenster, schaute hinaus, ein Möbelwagen stand vor dem Haus. Ich glaubte, dass ich nicht richtig sah, denn auch alles war da. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit leb ich Tür an Tür mit Alice. Fast jeden Tag traf ich sie im Flur. Ich grüßte jedes Mal, doch sie lächelte nur. Es ist schwer, ich leb nicht mehr Tür an Tür mit Alice. Warum ich wohl nie zu ihr fahren? Dabei trennte mich nur eine Wand. Oh, eine Wand trennte mich von Alice. Warum hab ich ihr nie eine Frage gestellt und ihr nie gesagt, wie sehr sie mir fehlt? Ich sah das Lächeln auf ihrem Gesicht und doch tat ich es nicht. Oh, ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit lieg ich Tür an Tür mit Alice. Fast jeden Tag traf ich sie im Flur. Ich grüßte jedes Mal, doch sie lächelte nur. Es ist schwer, ich leb nicht mehr Tür an Tür mit Alice. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit leb ich Tür an Tür mit Alice. Fast jeden Tag traf ich sie im Flur. Ich grüßte jedes Mal, doch sie lächelte nur. Es ist schwer, ich leb nicht mehr Tür an Tür mit Alice. Es ist schwer, ich leb nicht mehr Tür an Tür mit Alice.